Liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen am Lautsprecherwagen des internationalistischen Blocks. Wenn ihr euch wundert, warum noch so wenig Leute hier sind, das liegt daran, dass wir die letzten Tage und vor allem heute nochmal von der Repression der Polizei betroffen wurden. Die Polizei hat unser Camp gestürmt und die Leute wurden dort sehr lange aufgehalten. Sie sind jetzt auf dem Weg hierher und wir hoffen, dass sie bald ankommen werden. Wir freuen uns, dass trotzdem schon einige da sind. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr auf der Demo rumspazieren und noch mehr Leute einladen zum internationalistischen Block. Die Demo wird sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich aufstellen. Es gibt eine sehr strikte Einteilung, an welcher Stelle die Blöcke laufen werden. Ihr seht vielleicht gegenüber noch den Block der alevitischen Gemeinde. Wir werden dann hinter ihnen laufen, also wir müssen noch warten, bis sie weiter nach vorne gezogen sind und reihen uns dann ein. Also am besten, ihr orientiert euch einfach hier an diesem Lautsprecherwagen, dann wisst ihr immer, wo der Block ist. Außerdem würden wir euch sehr ans Herz legen, euch in Bezugsgruppen einzuteilen. Bezugsgruppen bedeutet Gruppen von 3 bis 4 Leuten. In diesen Gruppen solltet ihr den Namen, den Vornamen, den Nachnamen und das Geburtsdatum mit euren Freunden und Freundinnen austauschen, für den Fall, dass jemand verhaftet wird. Wie ihr alle wisst, ist die Polizei in den letzten Tagen in Hamburg mit rabiater Gewalt gegen alle Menschen vorgegangen, die ihnen nicht in den Kram gepasst haben. Gestern gab es einen Schulstreik mit 15, 60-jährigen Schülern, wo die Polizei Wasserwerfer aufgefahren hat. Auch wenn diese Demonstration groß ist, auch wenn sie bunt ist und auch wenn wir natürlich friedlich demonstrieren wollen, ist es nicht garantiert, dass die Polizei nicht auch uns angreifen wird. Denn die Polizei hat eine andere politische Agenda als wir. Die Polizei ist hier, um die G20 zu schützen. Die Polizei ist nicht hier, um auf uns aufzupassen oder um unsere demokratischen Rechte zu verteidigen. Das müssen wir selber machen. Organisiert euch deshalb in Bezugsgruppen. Organisiert euch in Reihen. Passt auf, wie die Polizei reagiert. Falls sie angespannter werden, falls sie auf die Demonstration zukommen, bildet Ketten, um euch festzuhalten, damit niemand verhaftet wird. Viele von unseren Genossinnen und Genossen sind bereits verletzt. Wir können nicht noch mehr riskieren. Wir sind hier, um unsere politische Meinung kundzutun. Wir sind hier, um gegen die G20 zu protestieren und nicht, um uns mit der Polizei zu schlagen. Deshalb, damit unsere politischen Anliegen, unsere politischen Ideen auch wirklich zum Tragen kommen, ist es wirklich wichtig, dass wir eine sichere Demonstrationsstruktur hier vorbereiten. Außerdem, für den Fall, dass jemand verhaftet wird, gibt es auch in Hamburg einen Ermittlungsausschuss. Das ist eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt und wo ihr dort, wie in den Bezugsgruppen festgelegt, den Vornamen, den Nachnamen und das Geburtsdatum der verhafteten Person angeben müsst. Ich werde jetzt die Nummer des Ermittlungsausschusses 2-mal ansagen. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch diese Nummer notiert. Vielleicht nicht nur im Handy speichern, sondern auch auf die Hand oder auf den Arm schreiben für den Fall, dass ihr in Gewahrsam nicht mit eurem Handy telefonieren könnt. Also, die Nummer des Ermittlungsausschusses lautet 040-432-78778. Ich wiederhole das noch einmal. 040-432-78778. Falls jemand von euch kein deutsches Telefon hat, müsst ihr am Anfang statt der 0 die +49 vorwählen. Das ist die Vorwahl für Deutschland.